Zweiter Aufzug. Erster Auftritt. Die Szene: des Sultans Palast. Saladin und Sita spielen Schach. Wo bist du, Saladin? Wie spielst du heute? Nicht gut, ich dachte doch. Für mich und kaum. Nimm diesen Zug zurück. Warum? Der Springer wird unbedeckt. Ist wahr. Nun so. So zieh ich in die Gabel. Wieder wahr. Schach dann. Was hilft dir das? Ich setze vor und du bist, wie du warst. Aus dieser Klemme sehe ich wohl, ist ohne Buße nicht zu kommen. Max, nimm den Springer nur. Ich will ihn nicht. Ich gehe vorbei. Du schenkst mir nichts. Dir liegt an diesem Platze mehr als an dem Springer. Kann sein. Mach deine Rechnung nur nicht ohne den Wirt, denn sieh, was gilt's, das warst du nicht vermuten. Freilich nicht. Wie konnte ich auch vermuten, dass du deiner Königin so müde wärst? Ich meiner Königin? Ich sehe nun schon. Ich soll heute meine 1000 Dinar, kein Naserinchen mehr, gewinnen. Wieso? Frag noch. Weil du mit Fleiß, mit aller Gewalt verlieren willst. Doch dabei finde ich meine Rechnung nicht, denn außer dass ein solches Spiel das Unterhaltendste nicht ist, gewann ich immer nicht am meisten mit dir, wenn ich verlor? Wenn hast du mir den Satz, mich des verlorenen Spieles wegen zu trösten, doppelt nicht hernach geschenkt? Ei, sieh, so hättest du ja wohl, wenn du verlorst, mit Fleiß verloren, Schwesterchen.